Rolling, 21. Fucking my Rolling, I'm a fucking my Rolling. I'm Rolling. Fucking a Rover. Rover. Fucking a Rover, I'm a fucking a Rover. 21. Been a bitch over. Been a bitch over, I'm a been a bitch over. Been a fuck on the sofa, Messengers, fuck you. Jede Woche eine andere Band. Zum Becher des Bleib mit dem Coding gemischt. Weed ist im Blatt, geil auf der Bank. Doch es reicht mir nicht, es reicht mir nicht. Jede Woche eine andere Bitch. Zum Becher des Bleib mit dem Coding gemischt. Weed ist im Blatt, geil auf der Bank. Doch es reicht mir nicht, es reicht mir nicht. Jede Woche eine andere Bitch. Zum Becher des Bleib mit dem Coding gemischt. Weed ist im Blatt, geil auf der Bank. Doch es reicht mir nicht, es reicht mir nicht. Jede Woche eine andere Bitch. Zum Becher des Bleib mit dem Coding gemischt. Weed ist im Blatt, geil auf der Bank. Doch es reicht mir nicht, es reicht mir nicht. Jede Woche eine andere Bitch. Ich habe immer eine andere Milch. Hab deine Bitch auf einer Party gefickt. Du weißt, dass ich recht habe an meinem Blick. Bevor deine Bitch an meinem Kopf liegt, antwortet sie dir noch kurz auf WhatsApp. Ich fühl mich frei wie in einem Cockpit. Kein Louis Vuitton, doch ich hab Stoff mit. Komm in dein Office, gib keinen Fick. Sie will nur ein Pick, doch dann wird sie gefickt. 3000 Euro an meiner Wrist. Du sagst, das ist nicht viel, aber zeig mal deine Wrist. Ihr seid nur im Reden. Ich starte durch wie Silvester-Raketen. Denn ich will noch viel, viel mehr Moneten. Die Bitch wird feucht, aber nicht von Regen. Ich will Bündel voller Stacks. Ich habe viel, doch es reicht mir nicht. Ich trinke Cyrock und du trinkst Bags. Ich habe Swag und du bist neidisch. Und du bist neidisch. Ich habe Swag und du bist neidisch. Ey, ey. Blow up the Narrow Gang. Burr. Jede Woche eine andere Bitch. Zum Becher des Bleib mit dem Coding gemischt. Weed ist im Blatt, geil auf der Bank. Doch es reicht mir nicht, es reicht mir nicht. Jede Woche eine andere Bitch. Zum Becher des Bleib mit dem Coding gemischt. Weed ist im Blatt, geil auf der Bank. Doch es reicht mir nicht, es reicht mir nicht. Jede Woche eine andere Bitch. Zum Becher des Bleib mit dem Coding gemischt. Weed ist im Blatt, geil auf der Bank. Doch es reicht mir nicht, es reicht mir nicht. Jede Woche eine andere Bitch. Zum Becher des Bleib mit dem Coding gemischt. Weed ist im Blatt, geil auf der Bank. Doch es reicht mir nicht, es reicht mir nicht.